Ein erstaunlicher Satz für einen, der als Person den völkischen Versuchungen so unbeirrt widerstand wie Bartok, der ins Exil und in die Armut ging, als der Faschismus Europa verdüsterte. In der Tat jedoch sind seine späteren Werke, etwa das Violinkonzert, solche der traditionellen Musik, zwar nicht krampfhaft gebrochene Reprisen eines längst vergangenen, wohl aber fast unbefangene Fortsetzungen der Brahmsschen Linie, späte, nachgeborene Meisterwerke, gewiss, aber domestiziert, nicht länger Kundgaben eines bedrohlich wilden, unerfassten. Seine Entwicklung hat seltsam rückwirkende Kraft. In ihrem Licht erscheinen auch manche seiner radikalsten Arbeiten, wie die erste Violinsonate, weit harmloser als ihr Klang und ihre Akkorde. Was einmal Präriebrand dünkte, enthüllt sich als Czardasch, und selbst die exponierten Klavierstücke im Freien klingen heute wie ein ausgedörrter Debussy, eine Art gebeizte Stimmungskunst. Bartoks Schutzheiliger ist Liszt's Mazeppa. Selbst unter denen, welche die neue Musik einmal führten, war mehr als eine nicht ganz dem eigenen Avantgardismus gewachsen, lebte geistig gewissermaßen über seine Verhältnisse. Die Naivität des Fachmusikers, der sein Metier besorgt, ohne an der Bewegung des objektiven Geistes recht teilzuhaben, ist dafür mitverantwortlich. Durch die modernen Musiker selber geht vielfach der Riss zwischen der Gesellschaft und der neuen Musik nochmals hindurch. Während sie diese aus innerem Zwang gleich wie eine unausweichliche Aufgabe auf sich nehmen, sperrt sich in ihnen der eigene anerzogene Geschmack wiederum dagegen. Ihre musikalische Erfahrung ist nicht frei vom Moment der Ungleichzeitigkeit. Sobald sie einmal von dem Unerreichten der vergangenen Musik betroffen werden, kapitulieren insbesondere die, welche dem Neuen unbedenklich sich überließen, weil sie vom Alten zu wenig wussten. Das Altern der neuen Musik ist also weit schwerer zu nehmen als das Renegatentum oder jene Beruhigung, die das Klassizitätsideal ersehnt. Auf das Ohnmächtige des Neoklassizismus hinzuweisen, ist heute bereits billig. Offenbar wird an ihm die talentiertere kompositorische Jugend angesichts der Schwäche, Blässe und Monotonie der späteren Werke der Schule irre. Umso dringender aber ist die Frage nach dem Stand dessen, was nun gerade die Unzufriedenen und vom Etablierten Abweichenden anzieht, der Zwölftontechnik. Die Zustimmung Schönbergs schützt den vor Missverständnis, der sich der Beliebtheit dieser Technik, die geschichtlich heute so notwendig ist wie je, nicht mehr freut als etwa der Popularität Kafkas. Jenes Verfahren besitzt sein Existenzrecht durchwegs nur in der Darstellung komplexer musikalischer Inhalte, die sonst sich nicht bewältigen ließen. Davon losgelöst entartet es zum Warnsystem. Dass die neue Musik und zumal die Leistung Schönbergs wesentlich unter dem Schlagwort der Zwölftontechnik erscheint und damit behend eingeordnet wird, während ein sehr großer und vielleicht der qualitativ entscheidende Teil ihrer Produktion vor dieser Technik liegt oder unabhängig von ihr ist, sollte stutzig machen. Schönberg selbst hat sich konsequent geweigert, das zu lehren, was die jüngste Hoss zum System verfälscht. Erinnert sei etwa an die 5 Sätze für Streichquartett Opus 5 von Anton Webern, die heute so gegenwärtig sind wie am ersten Tag und technisch nicht übertroffen wurden. Diese jetzt 45 Jahre zurückliegenden Sätze haben bereits mit der Tonalität gebrochen. Sie kennen, wie man das so nennt, nur noch Dissonanzen. Zwölftönig sind sie nicht. Um jede dieser Dissonanzen liegt ein Schauer.